NDR Info. Das Hörspiel. Das Leben ist ganz schön anstrengend, auch für Martha und Betty. Sie sind beste Freundinnen, ziemlich zerzaust und leben hart an der Absturzkante. Irgendwie wursteln sie sich so durch. Jetzt aber wartet eine große Zumutung auf sie. Sie sollen Marthas todkranken Vater in seinem alten Golf zum Sterben in die Schweiz fahren. Es beginnt ein Roadmovie mit vielen Richtungsänderungen, ungewöhnlichen Einsichten und ein spannender Selbstfindungstrip. Lucy Frickes tragikomischer Erfolgsroman ist von Martin Zücker fürs Hörspiel inszeniert worden. In den Hauptrollen Anneke Kim Sarnau und Alexandra Henkel. Seit 3 Tagen saß ich hier schon fest. Dabei hatte ich nur umsteigen wollen. Aber ich hatte mich sofort verliebt. Hi, Martha! Betty? Betty, wo bist du? Im Pantheon. Sag mal, du telefonierst in der Kirche. Ach, das ist keine Kirche. Das ist eine einzige Touristenhölle. Komm hier nicht mehr raus. Versuch es, bitte. Betty, ich wäre gern kurz mit dir allein. Irgendwo in Ruhe. Hallo, ich bin in Rom. Hier gibt es keinen allein. Was machst du denn in Rom? Warte mal. Excuse me. Sorry. Schon immer hatte ich eine Verehrung für Orte und Menschen gefunden, die stolz vor sich hingammelten, die so sehr um ihre Schönheit wussten, dass die Welt ihnen den Buckel runterrutschen konnte. Betty, was machst du in Rom? Nichts. Also nichts Spezielles. Ich dachte bloß, muss man auch mal gesehen haben. Du wirst immer sonderbarer. Na, wenigstens werden meine Krisen im Alter immer kultivierter. Martha? Bist du noch dran, Martha? Was folgte, war ein Ja, so gefährlich dünn, wie ich es nicht kannte von ihr. In diesem Ja steckte etwas so Unheilvolles, dass ich nicht für eine Sekunde zögerte. Töchter. Hörspiel nach dem Roman von Lucy Fricke. Bearbeitung Susanne Hoffmann. Ich hatte den allerersten Flug nach Hause genommen. Die Nacht war so kurz gewesen, dass es sie im Grunde gar nicht gegeben hatte. Und nun zog ich meinen Koffer über die Warschauer Brücke. It's all over now. Die Party ist vorbei. Die Partytouristen lagen jetzt im Bett, im Erbrochenen oder tanzten noch in irgendeinem Club. Ich zog vorbei an geleerten Sektflaschen, zerschlagenen Bieren und einem vergessenen Verstärker. Das Treppenhaus roch wie ein ausgelaufener Getränkekeller. Das Haus hatte sich seiner feierwütigen Umgebung angepasst. Wer den ganzen Krach hier überleben will, braucht ein Haus in der Provinz. Oder einen Job im Ausland. Wollte man die Miete noch bezahlen, empfahl es sich, bei jeder Gelegenheit die Räume unterzuvermieten. Ich verkaufte meine Heimat für 80 Euro die Nacht. Die meisten taten das. Wir wohnten durcheinander, wohnten oben und unten bei den Nachbarn, schliefen auf den Sofas, während in unserer eigenen Wohnung die Partytouristen aufs Parkett pinkelten. Ich finanzierte mich, indem ich aus der Stadt verschwand. Das Gesicht in meinem Spiegel sah genauso alt aus, wie es war. Knapp über 40. Oh nee. Das Alter kam über Nacht und es kam immer wieder. Bald schrumpf ich im Schlaf. Es würde der Tag kommen, an dem ich kleiner erwachte, bis ich verschwand. Aber wie soll ich die Zeit bis dahin überstehen? So wie immer? Einen doppelten. Okay. Martha war wie ein Schatten durch die Tür gekommen. So. Was wolltest du eigentlich in Rom? Nur so. Bitte. Alle paar Jahre denke ich, es könnte helfen, religiös zu werden. Dann setze ich mich einen Tag lang in jede Kirche, die mir unterkommt. Oh. Also du bist nach Rom gefahren, um in einer Kirche zu sitzen? Nee, ne? Na. Dasselbe nochmal. Gut. Was ist los, Martha? Nee, du musst mir erst erzählen, was du in Rom gemacht hast. Gar nichts wollte ich in Rom. Ich wollte eigentlich nach Pellagra, eine Stunde weiter südlich. Zum Grab meines Vaters. Dein Vater ist tot? Nicht der, der andere. Oh Mann, du hast so viele, dass ich nie weiß, von welchem du sprichst. Martha übertrieb. Es gab im Wesentlichen nur drei. Den Guten, auch genannt der Posaunist. Den Bösen, auch genannt das Schwein. Und den Leiblichen, genannt der Jochen. Meine Mutter war so früh mit mir aus seinem Leben verschwunden, dass er zu einem netten Onkel verkommen war. Das Schwein, das sie nach ihm ehelichte, hatte innerhalb von 2 Jahren eine derartige Verwüstung in meiner vorpubertären Seele angerichtet, dass ich mich für alle Zukunft mit diversen psychischen und sexuellen Defekten durchs Leben schlug. Ich meine den Posaunist. Und der ist in Pellagra begraben. Der kam von da. Der spielsüchtige Italiener. Der hat mich auf seinen Schultern durch die halbe Kindheit getragen. War der mal da? Nee, er wollte nie dahin zurück. Mein Gott, das tut mir jetzt echt leid. Ja, mir auch. Nein, ich meine, dass ich dich davon abgehalten habe. Ach, Quatsch. Ich habe mich selbst 10 Jahre davon abgehalten. Und in Rom nochmal 3 Tage. Das ist doch das Gute an einem Grab. Es wartet. Ja, genau deswegen habe ich dich angerufen. Mann. Also, ich meine ungefähr deswegen. Mein Vater, der ist so ein verdammtes Arschloch. Marthas Vater hatte sich die ersten 35 Jahre ihres Lebens dadurch ausgezeichnet, dass er nie da gewesen war. Auch nicht, wenn sie ihn brauchte. Erst recht nicht, wenn sie ihn brauchte. Bis zu seinem letzten Tag denkt er nur an sich. Das Dumme ist, dass er jetzt meine Hilfe braucht. Gestern Morgen ruft er an. Ja, ich hab jetzt grünes Licht. Der kommt mir mit Püppi und eine letzte Bitte. Und dann noch, das kannst du doch jetzt deinem todkranken Vater nicht abschlagen. Was denn? Betty, er will sterben und ich soll ihn fahren. Was? Wie fahren? Ja, in die Schweiz. Nächste Woche ist der Termin. Der hat vor Monaten schon seine Unterlagen hingeschickt. MRT-Bilder, Diagnose, alles. Ist in den Verein eingetreten und hat einen Haufen Geld bezahlt. Deswegen hat er mich auch immer angepumpt. Ich kann das nicht. Mit meinem Vater auf dem Beifahrersitz? Mit so letzten gemeinsamen Stunden? Du musst mitkommen. Was? Echt? Nee. Wie fährt man jemanden zum Sterben? Wir fahren dahin, der leert den Becher und dann fahren wir wieder nach Hause. Ohne ihn? Ja, schon, irgendwie. Also nein, ich meine, die kümmern sich natürlich um alles, die Rückführung und so. Was redet man unterwegs? Was isst man? Kann er überhaupt noch essen? Dürfen wir Musik hören? Guck mal hier. Er will verschwinden, bevor es zu sehr weh tut. Das würden wir doch wahrscheinlich genauso machen. Er soll aber bleiben. Mich jeden Tag anrufen. Er soll seine Enkel kennenlernen. Das kann doch jetzt nicht mehr so lange dauern, oder? Seit Martha mit Henning verheiratet war, war sie immer mal wieder schwanger. Und vollgepumpt mit Hormonen. Nach den Abgängen gingen wir dann trinken, bevor alles von vorn begann. Er muss doch sehen wollen, was aus uns allen wird. Ja. Nee, muss er nicht. Wann ist denn der Termin? Am Donnerstag. Um 2. Wir müssen ihn in Hannover abholen und dann mit seinem Wagen runterfahren. Ein uralter Golf. Aber der will das so. Können wir nicht deinen Wagen nehmen? Nee, das Auto ist sein Kumpel. Er hat sich alle paar Wochen reingesetzt und ein Bier mit ihm getrunken. Ich Oha. Die finale Fahrt ausgerechnet in einem Golf. Wie traurig. Wir entschieden uns als Übernachtungsmöglichkeit für Lindau am Bodensee. Dann schauten wir in unsere Gläser und dachten nach über unsere eigenen letzten Nächte. Schön, dass Sie uns begleiten, Betty. Von zwei so schönen Frauen durch die Gegend gefahren zu werden. Nicht jedem vergönnt, hä? Ja, ist ja gut. Komm, gib mal her. Lass mal gut sein. Kurz Gepäck bestand aus einem rosafarbenen Kinderkoffer, einer Lidl-Tüte und einer Alukrücke, die ich im Kofferraum verstaute. Ja, oder? Dann wollen wir mal, oder? Boah, wie ich diesen Satz hasse. Wann immer klar ist, dass niemand kann, sich niemand traut, muss es einen geben, der sagt, dann wollen wir mal. Mit diesem Satz geht man los, um sich das Leben zu ruinieren. Baujahr 96. 20 Jahre unfallfrei. Im Fußraum lagen zerdrückte Bierdosen. Der Aschenbecher war unter den Kippen nicht mehr zu sehen. CDs verstaubten auf den Sitzen. Die Versicherung kann ich Martha noch vererben. Am Spiegel hing hilflos ein Wunderbaum super. Der Marke Tanne, der längst aufgegeben hatte. Wenn ich schon sonst nichts zu vererben habe. Schon komisch. Eigentlich habe ich Hannover nie gemocht. Du wolltest aber hier nie weg. Hast immer gesagt, das hier ist mein Zuhause, hier sind meine Freunde. Freunde? Von Freunden wirst du am Ende nur verlassen. Wegen Frauen, Kindern, Arbeit, wegen Suff, Krankheit, irgendwas ist immer wichtiger. Im Notfall brauchst du keine Freunde, im Notfall brauchst du einen guten Arzt oder einen Anwalt. Für das Glück brauchst du Freunde. Wer kann schon alleine feiern? Das Glück kannst du teilen, aber nicht das Leid. Das Leid wird immer nur verdoppelt. Wie recht er hat. Gerade jetzt. Vor uns dünnte die Stadt aus. Kurz vor der Autobahn sah man nur noch den Auswurf. Sozialbauten, Puffs, eine TÜV-Station, Discounter, eine allerletzte McDonald's-Filiale. Oh mein Gott. Betty, halt mal an. Warte. Ich fuhr zur nächsten Tankstelle, wo Martha Kurt Wasser reichte und ihm das Blut vom Kinn putzte. Betty, so wie Sie fahren, hätte ich mir das Geld für die Schweiz auch sparen können. Wisst ihr, was ich ewig nicht gegessen habe? Nee. Was denn? Tankstellenwurst. Mit viel zu. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Was meinst du, Martha? Darf ich? Komm, mach's. Ja, na gut. Als Martha ihm die Wurst brachte, betrachtete Kurt sie mit einer Faszination, zu der Menschen wohl nur sehr früh oder sehr spät imstande sind. Vielleicht erwischt einen kurz vor Schluss doch noch die Zuneigung zur Welt. Wir sollten durchfahren. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Mit dem stimmt was nicht. Soll denn auch mit ihm stimmen? Hallo, wir haben diesen Termin in der Schweiz, morgen um 2. Morgen ist morgen, selbst wenn wir heute schon da wären. Scheißphysik. Ich glaube, ich muss jetzt eine rauchen. Sind in meiner Jackentasche hinten. So. Jetzt erzähl mir mal was aus deinem verkorksten Leben. Damit ich meins mal kurz vergessen kann. Ich führe ein Leben, für das Generationen von Frauen vor uns gekämpft haben. Das kannst du doch unmöglich verkorkst nennen, Martha. Ich bin das Maximum an Freiheit. Du fängst an, komisch zu werden, so zynisch. Du solltest dich mal wieder verlieben. Als ob das eine Rettung wäre. Als bräuchte ich eine Rettung. Was war denn mit dem neulich? Wem? Naja, dem Künstler und so. Der war tätowiert. Echt? Wo denn? Ist scheißegal, spürt man ja nicht. Nie wieder ein Tätowierter. Die reden die ganze Zeit. Schlimmer als Angler. Endlos hat er mir seine Unterarme erklärt, seine gesammelte Vergangenheit. Rechts die Familie, links die Freunde. Diese Generation ist gut vorbereitet auf die Demenz. Da können sie ihren Körper anschauen und sich erinnern. Der Rest lagert in der Cloud. Am besten lässt man sich jetzt schon das Passwort über die Pulsader stechen. Oh Gott, entschuldige, dass ich gefragt habe. Oh, ich habe keine Lust, über Männer zu reden. Damit hat man mit 10 Jahren schon angefangen. Immer über Jungs reden, immer unglücklich sein. Das ist so nahtlos. Erst redet man 3-4 Jahrzehnte über Männer und dann redet man über Krankheiten. Wenn das kein vergeudetes Leben ist. Ey, du hast die Kinder dazwischen vergessen. Psst, psst. Sag mal still. Was? Atmet der noch? Kurt atmete wie ein Fisch. Alle paar Sekunden ploppte sein Mund auf. Ach Gott. Er schien kleine Blasen auszustoßen. Warum tut er mir das an? Martha blickte stur auf die Straße. Sie erwartete keine Antwort. Nicht einmal von sich selbst. Hoffentlich sind wir schnell da, wo es vorbei ist. Sehr wackelig und so steht's eben vor einer spannenden... Das Sterben ist eine Tortur. Es sollte abgeschafft werden. Hört ihr das? Was? Ich höre nichts. Es sollte nur noch Leben oder Tod geben. Kein Dazwischen mehr. Da ist so ein Klackern. Ganz leise. Ach, jetzt! Habt ihr gehört? Der hat Durst. Nee, der Tank ist halb voll. Es ist das Öl. Das sieht man nicht, das hört man nur. Er braucht Öl. Und bei der Gelegenheit brauche ich ein Bier. Ach, Kurt, das denkst du dir doch jetzt aus. Wir sind doch gerade 4 Stunden unterwegs. Gar nichts denke ich mir aus. Wir haben schon immer zusammen gesoffen. Er verbraucht leider ein bisschen viel. Wir kaufen am besten 5 Liter oder noch besser 10. Da fahren wir. Ja, ich fahr raus. Alles gut. An der nächsten Raststätte fuhr ich raus und Kurt kroch aus dem Wagen. Mann, das Auto hat er sich echt gut erzogen. Wir haben immer zusammen gesoffen. Das ist so ein Scheiß, so ein Kumpelmist. Niemand sollte ein Auto als besten Freund haben. Ben, dann sollte es zumindest kein Golf sein. Der muss doch irgendwas wollen. Ich meine, letzte Dinge, ja? Champagner, Rinderfilet, Meer, Berggipfel. Aber doch kein Bier vor der Tankstelle irgendwo in Deutschland unter grauem Himmel. Boah, der Mann ist so unfähig. Ich bin zufrieden, Pippi Maus. Ich hab alles, was ich brauche, ja. Fernsehanschluss, ausfahrbaren Sessel und ein Bier im Kühlschrank. Zufrieden, Pippi Maus. Das kotzt mich alles an. Nee, echt. Nimm seine Tasche mit den Windeln mit. Ohne Frauen wäre ich ein reicher Mann. Die haben mich immer ausgenommen. Deine Mutter zum Beispiel. Die hatte mir zur Hochzeit eine Kamera geschenkt. Ah. Die wollte sie bei der Scheidung zurückhaben. Kann man sich sowas vorstellen? Ah. Das erzählt sie mir jetzt schon zum 100. Mal. Knie auch. Seit über 30 Jahren muss ich mir von euch beiden die immer gleichen Geschichten anhören. Und nie, wirklich nie, habt ihr irgendetwas Nettes übereinander gesagt. Eigentlich ein Wunder, dass ausgerechnet ich mich getraut habe zu heiraten. Vielleicht war es Mut, vielleicht aber auch Dummheit. Oh, ach, nee, ne? Kurt, gleich schmeiß ich dich raus. Oh, noch ist es mein Abend. Zumindest heute noch. Nein. Nein, wir haben uns das anders vorgestellt. Ja. Wissen Sie, mein Vater verbringt hier heute seine letzte Nacht. Wir sind auf der Durchreise in die Schwarheit. Oh. Auf dem Bildschirm hatte das Hotel luxuriös ausgesehen. Jetzt standen wir in einer kleinen dunklen Lobby. Die Bar war geschlossen, der Pool schmutzig, die Zimmer noch nicht fertig und die Fassade wurde gerade renoviert. Baugerüst statt Aussicht auf den Bodensee. Tut mir leid. Auf so deprimierte Gäste ist unser Haus nicht vorbereitet. Selbstverständlich werde ich Ihnen eine Flasche Sekt aufs Zimmer bringen. Blumen auch, wenn Sie das wünschen. Die Erdnüsse gehen selbstverständlich aufs Haus. Aber ja, super. Für eine letzte Nacht, tut mir leid. Also, ich werde doch am letzten Tag nicht mit dem Grand Hotel anfangen. Ja. Haben Sie Fernsehen? Selbstverständlich. Komm gleich die Maischberger, die gucke ich immer. Hat was auf dem Kasten, die Frau. Oh, mein Gott, Kurt. So will ich das, Martha. Jetzt bloß nicht noch mit einem neuen Leben anfangen. Oh. Wir bezogen zwei Zimmer, ließen uns ein Restaurant empfehlen, in das wir kurz zerrten und aßen Schweinsbraten, von dem er nur die Hälfte schaffte. Oh, ist hübsch hier. Erinnert mich an den Lago Maggiore. Wart ihr mal da? Noch nie. Da hat sich Hemingway von seiner Kriegsverletzung erholt. In Stresa. Kennt ihr Hemingway? Nee. Der war hart im Nehmen. Hat nur im Stehen geschrieben. Wegen seiner Rückenschmerzen. Wegen seiner Hämorrhoiden. Was? Der hatte Hämorrhoiden? Klar. Erst der Krieg, dann Kuba, scharfe Essen immer. Der arme Kerl konnte kaum sitzen. Oh Mann, du verachtest echt jeden anderen Schriftsteller. Sogar die Toten. Sie schreiben auch, Betty? Ja, im Liegen. Oh, interessant. Sieht man ihn gar nicht an. Sie arbeitet ja auch kaum. Ja, davon kann man leben. Nee, ich bin seit 3 Jahren tot. Die Toten, das sind die Besten. Sehr entspannte Menschen. Alle Toten, die ich bisher getroffen habe. Ja. Der Lago Maggiore. Da würde ich gerne noch mal hin. Entschuldige, Kurt. Ich dachte, du willst sterben. Vielleicht würde ich mich vorher gerne noch ein bisschen erholen. Als junger Mann, Mitte 20 war ich da. Ich war ein Spätzünder. Schüchtern. Dann diese dicke Brille. Die Mädchen standen nicht gerade Schlange. Aber dann tauchte Francesca auf. Oh, die war Halbitalienerin. Du hast mir nie davon erzählt. Auch ich hatte ein Leben, bevor ich deine Mutter traf. Vor allem damals. Ich habe extra den Führerschein gemacht für Francesca und ein Auto gekauft. Du brauchst einen Opel Kadett. Sie wollte unbedingt nach Italien. Alles sehen. Genua, Florenz, Rom. Venedig war ja zu romantisch. Das machen wir als Hochzeitsreise, hat sie gesagt. Noch ein Bier für mich. Gerne. Kommt sofort. Aber wir sind nur bis Stresa gekommen. Die hat mich sitzen lassen für einen waschechten Italiener. Man glaubt, seine Eltern zu kennen. Dabei vergisst man nur, dass auch sie einmal jung und verzweifelt waren. Der Kerl, zum Wohl. Danke. Der Kerl hat sich einfach an unseren Tisch gesetzt und mir die Frau weggenommen. Nächsten Tag bin ich allein weiter bis Genua. Und da bin ich versagt. Und da möchtest du noch mal hin? Ja? Nach Stresa? Ja. An den Ort, an dem du sitzen gelassen wurdest? Ich weiß nicht, schon so lange her. Ständig denkt man an die Zeit zurück, in der man jung war. An die Momente, in denen man die falschen Entscheidungen getroffen hat. Findest du nicht, dass du damit mal aufhören solltest? Ich meine, du kannst doch nicht den ganzen Rest deines Lebens diese Pillen schlucken. Du hast kein Buch mehr geschrieben, seitdem du die nimmst. Ich habe vorher auch nur ein Buch geschrieben. Umso mehr wird es Zeit für ein neues. Das traue ich nicht. Ich will nicht, dass es wieder anfängt. Was? Das Schreiben? Die Traurigkeit. Vielleicht hängt das ja zusammen. Alles hängt mit allem zusammen. Das ist ja das Dilemma. Martha war es gewesen, die mich vor 2 Jahren aus dem Bett geschält und zu einem Arzt gebracht hatte. Ich hatte damals nur noch nicken können. Reden ging nicht mehr gut. Der Arzt diagnostizierte eine handfeste Depression. Wie machen das denn die anderen? Welche anderen? Na, die anderen Schriftsteller. Du kennst doch andere. Ich kannte kaum noch Menschen, die nicht Schriftsteller waren. Du musst mal wieder normale Leute treffen, riet mir Martha immer wieder. Ich hatte mein halbes Leben unter sogenannten normalen Leuten verbracht. Ich war froh, sie los zu sein. Meine Herkunft war eine stinkende Angelegenheit. Sie steckte mir in den Knochen. Und nicht selten wurde der Gestank mit Coolness verwechselt. Die anderen sind auf Koks. Gin, neuerdings Ritalin. Da kann man angeblich 20 Seiten am Stück schreiben. Manche arbeiten auch, also nüchtern. Die schreiben morgens, jeden Morgen, wenn die Kinder weg sind. Wer seine Jugend an den übelsten Tresen von St. Pauli verbracht hat, weil es zu Hause nicht mehr aushielt, ist aber nicht cool, sondern vor allem lädiert. So sind dann auch die Bücher. Wie? Sauber. Bücher, die jedem gefallen. Naja, ist doch nicht schlecht. Ach, aber sinnlos, jedenfalls für mich. Was machen wir, wenn der tatsächlich nach Stresa will? Ich bin der Fahrer. Ich fahre, egal wohin. Die Stimmung und den Schwung. Der Bodensee glänzte im Rückspiegel. Und wie üblich stimmten mich schöne Ortschaften, die ich ein letztes Mal im Spiegel sah, traurig. Wir fuhren hoch und höher. Noch 3 Stunden trennten uns vom Ziel. Das ist nicht meins. Meins auch nicht. Betty? Ja? Halten Sie bitte mal an, ich muss mal telefonieren. Ja, aber das ist ein Handy, Kurt. Damit kann man auch im Auto telefonieren. Damit kann man überall telefonieren. Aber ich höre schlecht. Außerdem wäre ich gerne mal allein. Ach so. Okay. Wir parkten auf dem Seitenstreifen bei eingeschalteter Warnblinkanlage und sahen zu, wie unser Notfall auf und ab lief, ohne den Mut für einen Rückruf zu finden. Guck mal, jetzt spricht er. Ja. Wir starrten ihn heimlich an. So lange, bis Martha anfing, irgendwann nervös auf die Uhr zu schauen. Pünktlichkeit war noch nie seine Stärke. Soll ich mal hupen? Vielleicht hat er uns vergessen. Nee, lass mal. Wie weit wäre es nach Stresa? Stresa? Ist es hier weit? Moment. Nee. 3 Stunden, circa. Ah. Sie hat gesagt, ich soll vorbeikommen. Wer? Ja. Francesca. Bitte? Francesca hat eine Pension. Die heißt Hotel Elena. Wieso? Was, wieso? Wieso heißt das Hotel, wenn es eine Pension ist? Und Elena, wenn ihr Name Francesca ist? Ein Name eben. Aber Kurt, du stirbst. Du schluckst seit Wochen Morphium gegen die Schmerzen. Du kannst dich kaum mehr bewegen. Du hast deinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Du spuckst Blut. Das weiß ich doch selber, bin doch dabei. Sie hat gesagt, ich lasse dich kein zweites Mal allein. Außerdem, Francesca ist Krankenschwester. Ach, Betty, bitte mach was. Ich weiß es nicht. Betty, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, kann man das denn jetzt einfach verschieben? Was verschieben? Na ja, den Termin. Ich nahm sie in den Arm. Sie kam mir jetzt kleiner vor als in all unseren gemeinsamen Jahren zuvor. Ja, Betty, wir haben doch heute den Termin. Ich meine, kann man da jetzt anrufen und einfach sagen, der fühlt sich heute nicht so. Der will lieber morgen sterben oder nächste Woche. Muss man denn dann doppelt zahlen? Ich meine, wer weiß das alles schon? Scheiße. Ich kann das nicht. Betty, mach was. Mach irgendwas, okay. Betty. Ja, komm, warte. Gib mir die Nummer. Bei Dignitas anzurufen war leichter als gedacht. Offenbar hatte der Verein Erfahrung mit Abspringern. Danach fädelten wir uns ein auf die linke Spur in Richtung Lago Maggiore. Schön. Das ist Francesca. Rotes Haar, kleines Gesicht, gezupfte Augenbrauen, geschminkte Lippen, gepuderte Haut. Die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Dann gibt's Kaffee und Kuchen. Ja, komm raus. Okay. Furchtbar. Ich gebe Ihnen ab wie ein Hund, der nicht mit in den Urlaub darf. Francesca hatte für Kurt ein Zimmer in der zweiten Etage hergerichtet. Naja, er wollte doch hierher. Und das ist ja jetzt auch kein Urlaub. Das ist ein schiefer Vergleich. Trotzdem gebe ich ihn ab. Martha, du tust doch nur, worum er dich gebeten hat. Ich glaube, ich habe immer nur versucht, es ihm recht zu machen. Und noch nie habe ich mich dabei wohlgefühlt. Blumen standen neben dem Bett. Und eine kleine Flasche Grappa. Ich bin nicht gut im Abschied nehmen. Ich lehne Abschiede ab, das weißt du. Verdammt nochmal, was soll denn das jetzt? Kaffee und Kuchen. Ich will hier nur weg. Ich nahm Martha bei der Hand. Gemeinsam gingen wir den Weg in den kleinen Frühstücksraum, in dem Kurt mit Francesca saß. Buongiorno. Martha küsste ihren Vater auf die Stirn. Wir telefonieren. Ja. Ja. Bis später. Ja, Kurt. Auch ich umarmte Kurt. Pass auf Martha auf. Bis später, sagte auch ich, im dunklen Wissen, dass ich die beiden nicht wiedersehen würde. Fahren wir nach Hause? Ich kann jetzt nicht nach Hause. Was soll ich da tun, außer warten? Nein. Wir fahren nach Dingstar. Na, wie heißt denn der Ort? Welcher Ort? Na ja, da, wo der Posaunist. Belagra. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind, ich fahre. 800 Kilometer bis nach Belagra, sagt das iPhone. Hey, guck mal, auf dem Weg kommen wir vorbei an Genua, Florenz, Lucca, Pisa, Orvieto. Weißt du was? Ich war noch nie in Italien. Echt? Wir fahren zuerst nach Genua. Wow, Genua, wollte ich schon immer. Was soll das eigentlich werden? Thelma und Louise? Oh, die waren jung, sexy und unterdrückt. Guck uns an, wir sind nicht mal unterdrückt. Okay, chick. Also das waren Jungs. Wir sind Frauen, kurz vor den Wechseljahren. Ich hoffe, dass wir sie jetzt nicht miteinander vergleichen. Ach, wie oft kann man eigentlich seinen Vater verlieren? So eine Scheiße. Ich habe als Kind schon immer gedacht, ich würde den nie wiedersehen. Bei jedem Abschied war der Gedanke da. Mal sehen, ob der nochmal auftaucht. Und jetzt kommt auch noch so eine Schlampe vom Lago Maggiore. Die Schlampe ist über 70, Martha. Sowas wächst sich nicht aus. Es geht nicht um Liebe. Es geht um Trost. Ciao ragazzi, ciao. Oh, falsch. Er hat sich versungen. Wir näherten uns Genua auf Schnellstraßen und schraubten uns in die Stadt hinein. Eine halbe Stunde zuvor hatten wir online ein Zimmer gebucht. In einem Hotel, das nicht zu billig war, sich mitten im Zentrum befand und einen Parkplatz in einer nahen Tiefgarage garantierte. Salute. Auf uns. Sie haben nicht mal versucht, uns die Handtaschen zu klauen. Wir waren an Dealern, Nutten und Kleinstverbrechern vorbeiflaniert und auf einer kleinen Piazza gelandet. Mir kommt das hier alles vor wie ein Klischee. Und das Gegenstück zum hübschen Italien. Und weiß deine Mutter eigentlich, dass du sein Grab besuchen willst? Nee. Für meine Mutter ist jeder Mann, der sie verlässt, ein Versager, mit dem sie nie wieder was zu tun haben will. Sehr gesunde Einstellung. Naja. Ich habe mich immer gefragt, wie viele Väter man eigentlich verlieren kann. Ich meine, auf den Gedanken käme doch auch heute niemand mehr. Immer neue Väter anschleppen, die sich dann, wenn das Kind sich an sie gewöhnt hat, sie regelrecht braucht, in Luft auflösen. In Anbetracht meiner Kindheit finde ich meinen Knall eher klein. Naja, du hast dich seit Jahren in keinen Mann mehr verliebt, den du tatsächlich hättest haben können. Das waren Ehemänner oder Krankheitsfälle. Alkoholismus, Depression, Asperger, irgendwas war immer. Nee. Ich kenne keine, die sich so oft verliebt, ohne daran zu glauben. Es liegt am Alter. Signore! Salute. Ich bestellte noch zwei weitere Aperol. Die gingen auf mich. Wir tranken wie seit Jahren nicht, bis zum Vergessen. Bis wir glaubten, uns endlich wieder selbst zu verstehen. Schon witzig, echt witzig. Erstmal müssen wir hier rauskommen. Die Ausfahrt aus unserem Parkhaus war eine steile 90-Grad-Kurve, in deren Mitte eine Schranke hing. Warte, halt mal an, Martha. Warte. Stopp, komm, wir klappen die Spiegel weg. Okay. Ich stell mich draußen an die Schranke und schieb das Ticket ein, wenn du dann anfährst, ja? Okay, alles in einer einzigen fließenden Bewegung, Martha. Okay. Dann sind wir draußen, ja? Okay, alles klar. Ich stieg aus und rannte die Kurve hoch. In der Mitte erschien sie mir noch enger. Martha fuhr langsam an die Rampe. Wir nickten uns zu, als wäre das hier die Rallye Paris-Dakar. Einer unserer liebsten Irgendwann-Träume. Geh, Martha, gib das! Wir wollten die Größten werden und kommen 20 Jahre später nicht einmal aus einem scheiß norditalienischen Parkhaus. Sekunde von der Wand aufhalten lassen, die Beifahrerseite der Länge nach zerkratzte. Ach so, ging doch. Ja, war super. Links wäre vielleicht noch ein bisschen Platz gewesen, Martha. Ach Gott, das bisschen Blech. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Oh. Ich habe mir nur den Tod vorgestellt, verstehst du? Ich meine, das Leben ist doch auch kein Spaß. Im Großen und Ganzen ist das schon okay, aber reichlich zermürbend. Der Tod dagegen ist Schweigen. Keine Reaktion mehr. Keine Rechtfertigung. Keine Schmerzen. Oh. Vielleicht ist das irgendwann auch eine Erleichterung. Ich glaube, ich kann Kurt allmählich verstehen. Was nutzt denn schon das ganze Kämpfen? Beim Sterben musste endlich niemandem mehr was beweisen. Halt, warte, wir müssen hier rechts A1 Autostrada del Sole. Und weißt du was, gestern Abend hat meine Mutter noch angerufen. Sie nimmt das Sterben ihres Ex-Mannes persönlich und hat einen riesigen Terz veranstaltet. Ist das zu fassen? Womit habe ich denn so eine Mutter verdient? Eine Frage, auf die es keine Antwort gab. Wir hatten unsere Mütter nicht verdient. Wir verdienten ja überhaupt sehr wenig. Am wenigsten unsere Vergangenheit. Die hatte uns ungefragt ins Minus gestürzt. Die Frau fühlt sich wirklich von der ganzen Welt beleidigt. Weißt du, mit wem die alles verkracht ist? Nee. Wie viele Jobs die gekündigt hat, aus wie vielen Parteien die ein- und ausgetreten ist? Und am Schluss die allergrößte Beleidigung, das Alter. Martha fuhr und redete. Ich schwieg und kannte den Weg. So funktioniert eine gute Ehe. Früher war das unser Plan B gewesen. Wenn wir niemanden fanden, würden wir eben einander heiraten. Das hatten wir uns versprochen. Spätestens, wenn wir alt wären, könnten wir unsere läppischen Renten zusammenwerfen und im Todesfall käme wenigstens die Überlebende noch über die Runden. Aber jetzt hat Martha ihren Henning und ich keine Aussicht auf Rente. Sag mal, bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Da stand Florenz auf dem Schild. Aber auf dem anderen Schild... Da stand auch Florenz. Welchen anderen? Ja, auf dem links. Guck mal. Ah, wir sind falsch. Am Horizont stand, in großer Unwirklichkeit, der schiefe Turm von Pisa. Also das hier ist eindeutig nicht Florenz. Willst du hin? Nee. So, dann hätten wir das auch. Man versteht kein Land anhand seiner Sehenswürdigkeiten. Ein Land versteht man in den Kneipen oder in den Außenbezirken. Ein Land versteht man dort, wo es nichts zu sehen gibt. Wir hakten Pisa in unseren Köpfen ab und entschieden uns durchzubrettern. Bis nach Belagra. Das muss es sein. Das Hotel, das man uns unten im Ort genannt hatte, lag auf einem Hügel. Es war klein. Einzig die Lage machte es zu einem Schloss. Nirgends ein Schild. Kein Name, nichts. Wir standen am höchsten Punkt von Belagra auf einer Terrasse, die einen kilometerlangen Blick ins Tal freigab, bis zu den entfernt gelegenen Bergen. Wow. Mann. In der Tat. Für einen kurzen Augenblick kam es mir vor, als wären wir angekommen. Buongiorno. Hallo. Ach. Wir hatten für heute ein Doppelzimmer reserviert. Mit blassem Gesicht, plattgedrücktem Haar und im Bademantel stand sie vor uns. Para, no. Nichts vor 19 Uhr. Könnten wir denn nicht jetzt schon? Ins Zimmer jetzt schon? Ich meine, 19 Uhr, ha? Steht im Internet. Können Sie nachlesen? Bis dahin sind die Bette fertig. Allora, gehen Sie. Kann man hier irgendwo essen? Also Mangiare essen hier? Mangiare. Sie bei Sergio. Bei Sergio kriegen Sie una Pizza. Mehr geht nicht. Nur Pizza. Basta. Boah, die war ja mal vergrätzt. Die hat bestimmt in ihrem Leben noch nie gelächelt. Na, da wohnt ja auch niemand. Vorsaison. Boah, die Pizza ist göttlich, ne? Das Beste, was wir je gegessen haben. Sag mal, wärst du lieber allein? Generell meinst du? Nein, Betty, generell bist du allein. Und meine jetzt? Hier. Also morgen wäre ich vielleicht schon ganz gern mal allein. Also ein paar Stunden nur. Das ist eine Sache zwischen... Zwischen dir und ihm. Ich verstehe schon. Eher eine Sache zwischen mir und mir, fürchte ich. Sag mal, lebt hier eigentlich noch irgendwer? Ich meine, von seiner Familie. Er hat nie davon gesprochen. Aber irgendwer hat ihn hier ja bestatten lassen. Bin nicht sicher, ob ich die Leute kennenlernen möchte. Was? Ja, ob ich jetzt noch Dinge über ihn erfahren will, von denen ich dann bisher nichts gewusst habe und die, weißt du... Ja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du hier noch was erfährst. Vielleicht auch nicht. Mein Kopf an deinem Bauch. In der Küche. So warm. Wir haben den Teig durch die Nudelmaschine gepresst und Wäscheleinen zwischen den Wänden gespannt, um die Spaghetti zu trocknen. Ich will nicht, dass mein Bild von ihm beschmutzt wird. Oh Mann, Betty. Betty, das ist echt nicht gesund. Oh, gesund. Tu mal mit deinem gesund. Ich finde gesund scheiße, Mann. Gesund. Aufgeräumt. Durchtherapiert. Damit will ich nichts zu tun haben. So, komm, lass uns trinken. Guck mal, der Wein kommt von hier. Salute! Salute! Martha, los jetzt. Salute. Skull. Das hört hier nicht auf. Mehr Gräber als Lebende. Hunderte, Tausende. Gräber auf 2 Etagen. Überall frische Blumen. Fotos. Die ganze Dorfgeschichte erzählt von einem Friedhof. Oh, mir wird ganz schwindelig. Fast überall liegen Paare. Wo bist du? Hast du jemanden an deiner Seite, Ernesto? Ich finde dich nicht. Warst du allein, als du gestorben bist? Du hättest mich adoptieren sollen. Oder heiraten. Ja. Oh, da hinten sind die Erdgräber vielleicht. Ist er ja da. Hier. Ernesto Galletti. 6.11.1946. Bis 12.04.2007. Ein Name auf einer Marmorplatte. Ein Grab ohne Licht. Ernesto Galletti. Ich habe mich immer nur in Männer verliebt, die dir ähnlich waren. Die Sicherheit, die du mir gegeben hast, konnte mir kein anderer geben. Ich habe sie nie wiedergefunden. In keiner Umarmung. Im Tabakladen von Belagra standen die Großmütter und rubbelten das Glück, das ganz, ganz Kleine, für das sie ihre letzte Rente ausgaben. Aus den Fenstern blickten alte Frauen auf alte Männer hinab. Die Jungen waren in Rom und verdienten sich das Leben. Hierhin bist du als Toter zurückgekommen. Ein verlorener Sohn der Stadt. Ein verlorener Vater für mich. Lavendere stand an vielen Türen, Fenstern, die braun vor Schmutz waren. Dahinter leere, vergessene Wohnung. Hast du manchmal an früher gedacht? So wie ich seit deinem Weggang? Ich war damals 12 Jahre alt und hörte an diesem Tag auf zu wachsen. In diesem Ort gab es mehr Tote als Lebende und mehr Schlachter als Friseure. Hier waren alle Ragazzi. Hier wurden die haarlosen 80-Jährigen mit Ciao Bella begrüßt. Hier gab es Wein in Plastikflaschen für 1,50 Euro den Liter. Ein Ort in den letzten Zügen. Zerfallende Menschen zwischen längst zerfallenen Häusern. Du gingst und ich blieb stehen. Mit aller Kraft, die ich noch aufbringen konnte. Es hieß, ich sei immer schon ein trotziges Kind gewesen. Ich habe keine Erinnerung an mich als Kind. Jede Erinnerung beginnt mit dir. Betty. Mm. Betty, zieh dich an. Unten wird gefeiert. Mm. Lass mich. Oh, komm schon, Betty. Wir sind in Italien. Es gibt ein Fest mit Wein und Speck und Feuerwerk. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Der neue Bürgermeister schmeißt eine Runde. Ich möchte lieber nicht, Martha. Betty, ich brauch das jetzt. Steh auf. Steh auf. Vor dem Rathaus gab es Freiwein für alle. Der neue Bürgermeister stand auf einer Bühne, in Turnschuhen mit 5 cm Sohlen. Trotzdem kam er über 1,60 Meter nicht hinaus. Seine Rede beendete er mit Handküssen in die Menge. Wie albern. Die Kinder tanzten. Die Eltern kippten Wein aus Plastikgalonen. Überall sah ich Strass und Pailletten. Dicke Bäuche, verblichene Rockstars auf dünnen T-Shirts. Schuhe in Neongelb. Das hier ist das Marzahn von Italien. Herrlich. An einem auffällig ruhigen Tisch saß unsere Wirtin. Ihr Schweigen grollte aus der Entfernung zu mir herüber. Was hat sie nur gegen mich? Ich trank und aß, was sie uns brachten. Wir erhoben unsere Gläser. Und ich lächelte Martha an, die seit dem Morgen vorgeglüht hatte und immer aufgedrehter wurde, während ich in Schweigen versank. Ich versuchte mich im Feiern. Nur für sie. Erfolglos. Iss wie ein Kerl, trink wie ein Kerl und verabschiede dich wie eine Dame. Nach dem Feuerwerk verabschiedete ich mich mit größtem Dank und immer noch aufrecht. Polizia! Polizia! Moment, un momento! Aprile la porta! Ach, ich war nach dem Fest nochmal auf dem Friedhof. Hey, was? Ist das strafbar? Aprile la porta! Ja! Nehmen Sie die! Sagt Ihnen der Name Ernesto Caletti was? Ja. Ihr Mann? Nee. Ihr Vater? Nee, auch nicht. Also nicht wirklich. Sie haben sein Grab geschändet. Was? Störung der Totenruhe heißt das bei uns. Unsinn. Ich habe ihn besucht. Vielleicht habe ich etwas laut angeklopft. Wie kommen Sie an diese Fahrzeugpapiere hier? Der Wagen gehört Kurt Wegener, also das ist der Vater meiner Freundin. Wir waren damit auf dem Weg zu einem Sterbehilfeinstitut in der Schweiz. Sie scheinen eine Schwäche für tote Väter zu haben. Nee, der ist nicht tot. Wo ist der denn? Am Lago Maggiore. Lebend? Davon gehe ich aus, wir haben ihn da abgegeben. Abgegeben? Gibt es am Lago Maggiore eine Sammelstelle für sterbende Männer? Nee, das war privat. Also bei, boah, ist kompliziert. Also bei einer ehemaligen Geliebten, die dort lebt. Madonna, was ist los mit der Familie in Deutschland? Der große... Was wollten Sie an Calettis Grab? Ich habe versucht, es zu öffnen. Wollten Sie was klauen? Nö, ich wollte was dazulegen. Was? Mich. Bist du verrückt, hä? Hauptstadt normal. Okay. Achso, wir kommen aus Berlin. Da fallen wir nicht weiter auf. Ernesto Caletti war kein guter Mann. Fragen Sie seine Schwester hier. Die alte Hexe soll deine Schwester sein. Er war auch dumm. Dumm genug, sich mit der falschen Familie einzulassen. Obenzu war er feige. Hat sich vor seine Familie verkrochen. Auf eine Insel. Noch dazu bei den Griechen. Auf welcher Insel? Kann ich Ihnen nicht sagen. Interpol. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wie heißt das? Ernesto lebt? Das wollten Sie mir nicht sagen. Oh, das ist alles sehr merkwürdig. Ach. Komm, lass uns die Zelte abbrechen. Nee, ich muss auf die Insel Malta. Du weißt ja nicht mal welche. Ist egal, ich werde seine Adresse schon finden. Ach, Betty, lass mich das machen, bitte. Okay. Lovkes. Nee, Lovkes. Ein kleiner gelber Zettel mit nur einem Wort. Lovkes. Mhm. Deine Insel. Habe ich noch nie gehört. Danke. Martha verriet mir nicht, wie sie es geschafft hatte. Schon immer hatte sie ihre eigenen Methoden gehabt, um zu bekommen, was sie wollte. Ja? Das ist... Was? Das ist ja unglaublich. Nee, wunderbar. Was ist denn? Ja. Ja, wir kommen. Ja. Was? Ja, jetzt gleich. Das geht ihm besser. Echt? Das geht ihm sogar gut. Hm. Wir sollen kommen. Mein Gott, jetzt guck mich nicht so an. Ich verstehe das auch nicht. Ein Wunder. Oder so. Keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Für Wunder ist niemand verantwortlich. Es gibt sie auch gar nicht. Es gibt nur ein letztes Aufbäumen. Aber zuerst brauche ich einen Kaffee. Ich nahm die Ausfahrt zum nächsten Ort. Pellagra war hinter einer Kurve verschwunden, als hätte es nie existiert. Die Straßen wurden enger und leider auch steiler. Immer drängelt einer. Ich konnte die Wände spüren, bevor ich sie sah. Oh, immer drängelt einer. Wir folgten dem Straßenverlauf, der jetzt steil nach unten führte. Plötzlich bremsten wir vor einer Straßensperre. Backe. Mitten in einer Kurve. Ticken die noch ganz sauber? Wir standen eingekeilt in einer Sackgasse. Mit 30% Steigung. Und jetzt? Und angezogener Handbremse. Ja, jetzt müssen wir zurück. Zurück gehörte zu den schwierigsten Manövern im Leben. Meine Fähigkeiten diesbezüglich waren unterentwickelt. Atmen, Gang einlegen, Handbremse lösen, Gas geben. Wuhu, Haben uns jetzt aber gezeigt. 20 Jahre unfrei. Ja, du schaffst das. Gott. Die Airbags schätzten in unsere Gesichter. Rauch stieg auf. Los, raus hier. Ja. Steig aus, steig aus. Ja. Oh, du hast den umgebracht. Du hast Kurzwagen zu Schrott gefahren. Hör doch mal auf, das ist doch nicht meine Schuld hier. Ein Kerl mit offenem Hemd reichte Martha eine Flasche Wasser, bevor er zu dem qualmenden Wagen ging und den Schlüssel abzog. Er übergab ihn mir mit einem Kopfschütteln, das vor Überlegenheit strotzte. Oh. Grazie. Parli italiano. No. Dove? Signor, Signor, un cappuccino. Wo, okay. Wo kann man hier einen Cappuccino trinken? Allora. Ja, das wäre schon dringend. Vor uns lag ein stiller Marktplatz. Darauf ein Brunnen ohne Wasser, ein Ball ohne Kinder. Ein Pfarrer ohne Gläubige. Oh, ich will sofort was trinken. Ich bestehe darauf. Es gab drei geschlossene Restaurants und eine überfüllte Bar. Mit zwei Tassen Cappuccino und zwei Schnäpsen kam ich wieder nach draußen, wo Martha mittlerweile auf dem Kantstein zusammengesackt war. Meinst du, das Auto fährt noch? Nur theoretisch. Was machen wir denn jetzt? Sonntag. Das heißt, wir finden niemanden mehr, der die Karre jetzt abschleppt. Nee. Unter keinen Umständen bleibe ich noch eine Nacht hier. Wir hauen ab. Was? Wir machen polnischen Abgang. Ach, wir können doch den Wagen nicht einfach hier stehen lassen. Den entsorgt die Familie. Im Müllgeschäft sind die Italiener doch ganz groß. Okay. Wir schleichen uns von hinten an und holen unsere Sachen. Perfekt. Zum ersten Mal seit Jahren legte Martha ihren Arm um mich. Ich gab ihr einen Kuss auf die Wange. Du kommst nicht mit mir, oder? Nein. An diesem Nachmittag waren wir gestrandet. Zwischen Abschieden und Verlusten, Erinnerungen und neuer Hoffnung. Von hier aus würden wir getrennt weitergehen. Gemeinsam warteten wir nur noch an der Haltestelle auf den Bus in Richtung Rom. Oh, ist das kalt. Was ich hier mache, ist absurd. Kein Auftrag, kein Job, kein Geld. Ich war in ein Alter gekommen, in dem dieselben Erlebnisse immer wiederkehrten. Mit wechselnder Besetzung, vor anderer Kulisse. Das nennt man wohl Trauma. Ich litt unter dem Verlassenwerden. Den abgebrochenen, nicht einmal gewagten Beziehungen. Unter der Einsamkeit. Unter mir selbst. Jetzt? Was soll das werden? Rettung durch die Rückkehr zum allerersten Verlust? Glaube ich da wirklich dran? Und danach? Ein neuer Anfang? Und alles wird gut? Es war 2 Uhr in der Nacht. Eine 8-stündige Fahrt durch die Ägäis lag hinter mir. Ich hatte keine Vorstellung von dem Ort, an dem wir jetzt anlegten. Ich stolperte vom Schiff. Auf dem schwach beleuchteten Anleger standen 2 Männer und hielten Schilder in die Höhe. Meerblick mit Frühstück. Einer von ihnen sah verloren aus. Den steuerte ich zielstrebig an. Ich bin Yannis. Betty. Schweigend fuhren wir durch die Finsternis. Ich sah keine Berge, keine Häuser, keinen Strand. Ich vertraute ihm blind. Yannis nahm die Kurven im Suff. Seine Fahne roch ich jetzt deutlich. Anis. Hinter einer steilen Linkskurve parkte er den Wagen. Kleine Lichter markierten den Weg durch den struppigen Garten. Ein weißes Haus mit blauen Türen aus Holz. Die Terrasse zum Meer. Grandios. Mann, ist das herrlich. Als ich am anderen Morgen die Holzläden öffnete, lag da zwischen Felsen und Meer eine Schönheit, die ich so nicht erwartet hatte. Ich wurde zunehmend leerer, während ich auf diese Kulisse blickte. Ein guter Ort zum Verschwinden. Ein guter Ort auch zum Sterben. Du musst das gewusst haben, Ernesto. Danke, dass du mich hergelockt hast. Hast du Hunger? Ich kann dir auch noch einen Orangensaft machen. Yannis erzählte mir, er sei erst letzten Sommer hergezogen, weil seine Eltern ihn brauchten. Vorher habe ich Physik studiert, in London. Ich mag die Stadt nicht. Mein Leben ist viel besser, seit ich hier bin. Zusammen saßen wir auf der Terrasse, schauten auf die Bucht, der Himmel hellblau, Felsen dunkelgrün, das Meer türkis. Es roch nach Oregano, Thymian, Lavendel. Wir rauchten und schwiegen. Ist gut, hä? Ja. Wonach suche ich eigentlich? Glaube ich wirklich, dass ich hier deine Spur finde? Ein dunkelblaues T-Shirt vielleicht? Ernesto hatte bei seinem Weggang nichts hinterlassen, außer dem blauen T-Shirt, in dem er die Nacht zuvor geschlafen hatte. Jahrelang habe ich es heimlich angezogen. Es reichte mir bis zu den Knien und roch nach Rasierwasser. Warum hast du dich vor der Welt verkrochen? Die Mafia? War es wirklich die Mafia? Okay, Ernesto vergötterte Al Capone. Aber vielleicht liebte er nur einfach die Filme von Scorsese. Manchmal fand ich in seinem Posaunenkoffer haufenweise Geldscheine. Andern Tags war alles verschwunden. Du bist halt ein Spieler gewesen. Da gewinnt man ja auch mal. Außerdem warst du ein Feigling. Komisch. Das fällt mir jetzt erst ein. Damals, ich war vielleicht 8 Jahre alt, hatte mich Ernesto von der Schule abgeholt. Wir wohnten in einem sogenannten Problemviertel. Plötzlich baute sich eine Phalanx von 6 Jungs vor uns auf. Springerstiefel, Bomberjacken, Glatzen. Sie schimpften uns Knacken und sagten, wir sollten uns verpissen. Ernesto hielt mich an der Hand, während 6 Nazis mir ins Gesicht spuckten. Erst als wir unseren Häuserblock erreichten, ließ Ernesto mich los und schlug eine Mülltonne zusammen. Vielleicht wolltest du einfach keinen Ärger. Meine Erinnerung war eine wandelbare Masse. Ich konnte damit tun, wonach es mich verlangte. Nett hier. Das wird mein Stammlokal. Ich entschied mich für die dritte Bar. One Mythos. Auf der Straße am Meer entlang. Mythos? Also, Bier? Yes, yes, yes. Vor mir auf dem Tisch lag ein riesiger Haufen leerer Hülsen und Schalen von Sonnenblumenkernen. Ein Pfund Sonnenblumenkerne. Wer isst schon ein Pfund Sonnenblumenkerne? Warst du das, Ernesto? Bis es dunkel wurde, saß ich dort. Trank, rauchte, schaute aufs Meer und wartete. Am nächsten Tag tat ich dasselbe. Am dritten Tag gehörte ich zum Inventar und konnte mir mein Bier selbst aus dem Kühlschrank holen. Könnte wetten, dass ich spätestens in einer Woche was mit dem Barmann am Laufen habe. Was immer es ist und ob ich davon weiß oder nicht. Spätico, ich zeige dir das Paradies. Anders als bei unserer ersten Begegnung sah Janis heute frisch aus. Nahezu jung, was er vielleicht sogar war. Ich hätte es nicht sagen können. Ihm fehlten die Haare und vorne links ein Zahn. Ein Rest Hippietum klebte an ihm. Angeblich baute er Gras an. Er lief barfuß über die Feldwege, schluckte homöopathische Tropfen und war Kommunist. Janis zeigte mir die ehrlichsten Lokale, die ranzigsten Cafés, die imposantesten Buchten und ein Kloster. Selbst die Mönche sind hier besoffen. Guck mal nach hinten. Da kannst du dich verstecken, wenn du zu Hause jemanden umgebracht hast. Da sollen sich mal irgendwelche Italiener verkrochen haben. Mafia oder sowas. Halt mal an. Es ist eine Ruine. Egal, halt an. Da gibt es nichts zu sehen. Alles geplündert. Halt an, habe ich gesagt. Okay, okay, okay. Ich will dahin. Ich halte schon. Keine Knochen, nicht mal ein Geruch. Seit Stunden fahren wir durch das Paradies. Und das Einzige, was dich interessiert, ist ein verfallenes Haus. Ein einziger Raum, rechts an der Wand eine Spüle. Was um alles in der Welt willst du hier? Ich wusste, ich hatte ihn enttäuscht. Wir hatten keinerlei Beziehung, aber schon die erste Krise. Siehst du, hier ist nichts mehr. Sieht aus, als ob man es komplett geplündert hätte. Perimina, etwas stimmt hier nicht. Das Bett, das ist Edelstahl. Absolut Porno, aber aus Edelstahl. Hier hat niemand geplündert. Hier hat jemand seine Sachen abgeholt. Und was er nicht tragen konnte, hat er hier gelassen. Mir wurde auf einmal seltsam kalt. Ich wandte mich schon zum Gehen, als ich sie in einer Ecke bemerkte. Sonnenblumenkerne. Ein Haufen ausgelutschter Sonnenblumenkerne. Er ist nicht tot. Er hat mich nur verlassen. Hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Das ist der Beweis. All die Hilfskonstruktionen, an denen ich mich durchs Leben gehangelt hatte, drohten einzustürzen. Ich werde verrückt. Janis räumte meine Kleider vom Sofa ins Schlafzimmer. Morgen früh müsse das hier wieder aussehen wie eine Rezeption. Was ich dir noch sagen wollte, ich habe Amy Winehouse in London zufällig getroffen. Kurz vor ihrem Tod. Echt? Wir gingen zum selben Dealer. Aber sie ist nicht an den Drogen gestorben. sondern an der Liebe. Janis erzählte mir von seinem Leben. Weißt du was? Und ich hörte nur zu, weil ich nicht wusste, was man miteinander anfing, wenn man nichts miteinander anfangen konnte. Die Höflichkeit nach dem Beischlaf. Ich habe beschlossen, vergiss das Studium, geh zurück nach Griechenland und mach dein eigenes Ding. Ich muss noch mein Schild holen. Das Schild mit dem Namen seines Hauses, mit dem er da stand und die Gäste empfing. Ich hasse es. Dieses Schild, hinter dem er verschwand. Lofkes Studios, ein schönes Haus, fantastischer Ausblick auf die Bucht, Top-Bewertungen auf allen Portalen. Und er selbst schläft im Hinterzimmer mit Blick in den Hof und seine Eltern oben drüber. Martha? Hallo? Bist du noch da? Ja, ich bin noch hier. Und? Und, wie ist es? Mein Blick streifte die heruntergelassenen Jalousien. Einen schlafenden Mann, einen Aschenbecher mit zwei ausgedrückten Joints und meine nackten Schenkel, in die sich Zellulitis eingegraben hatte. Eigentlich ein Paradies. Wieso eigentlich? Ernesto ist hier. Echt? Ja, er frisst Sonnenblumenkerne. Ich habe seine Kerne gesehen. Im Haus, in der Bar, überall Schalen. Betty, eine Menge Leute machen das. Rauchentwöhnung, Diät, so ein Kram eben. Er ist es. Er lebt. Aber du hast ihn nicht gesehen. Nein. Bist du in Ordnung, Betty? Wie geht's Kurt? Wir kommen morgen mit der Fähre. Was? Ja. Hierher. Warum denn nicht? Kann Kurt denn überhaupt noch gehen? Ach du, Francesca ist eine Hexe. Als ich am Lago Maggiore ankam, saß er vorm Hotel, aß Tiramisu und trank Likör. Aber jetzt hat sie ihn rausgeschmissen. Er darf in ihrer Pension nicht sterben. Da sind schon zu viele gestorben. Das würde langsam stinken. Oh Gott, die hat echt einen Knall. Hält sich für eine Art Todesengel. Du hättest das mal sehen sollen. Alle Schränke vollgestopft mit Medikamenten. Das ist da so eine Art Hobbyhospiz oder so. Sie hat mir noch eine Tüte Morphium mitgegeben. Und sag, wäre es nicht besser, ihr fahrt nach Deutschland zurück? Der will nicht. Du, ich würde auch lieber mit einer Tüte voll Morphium auf einer griechischen Insel sterben, als in einem Vierbettzimmer im Urban-Krankenhaus. Betty, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und wenn ich mir wünsche, es wäre vorbei, fühle ich mich wie so ein Monster. Ach, Martha. Ich helfe dir. Komm her. Komm her, wir schaffen das zusammen. Links vor der Tür saß einer am Tisch. Mehr Bart als Gesicht. Vor sich eine Tüte Kerne und einen dampfenden Racomelo. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ich sah weißes Haar. Schlaffe Haut, die sich wie Traurigkeit um einen Körper legt. Trübe Augen, die es auch blieben, als er mich erkannt hatte. Er ist es. Und er ist es nicht. Einen geliebten Menschen wiederzutreffen und gleich festzustellen, dass er in sich verschwunden war. Er alles an ihm Geliebte abgemurkst hatte. War kaum auszuhalten. Ich hab dich vermisst. Sein eingefallenes Gesicht zeigte keine Reaktion. Bist du verheiratet? Nee. Nicht meine Schuld. Ich habe viele deutsche Frauen gekannt, Betty. Die hatten alle einen Schaden. Du nicht, du warst ein Kind. Ein süßes, liebes Kind. Aber die deutschen Frauen gehen jede Woche zum Arzt und reden. Am Ende hat alles und jeder Schuld, nur sie selbst nicht. Was die jammern. Was für ein Idiot. Ich weiß nicht, Betty. Was willst du hier? Du kannst ja nicht plötzlich auftauchen und irgendwas von mir erwarten. War ich zu jung gewesen, um es zu bemerken? Warum bist du gegangen? Ich weiß es nicht. Ich will's aber wissen. alles wissen wollen, aber dann mit der Wahrheit nicht klarkommen. Ich habe Zeit. Es geht aber nicht um Zeit. Es geht ums Verzeihen. Ich hab dir längst verziehen. Das Schweigen wird einem nie verziehen, Betty. Man macht nur seinen Frieden damit. Man verzeiht nicht, man akzeptiert. Ich habe nicht erwartet, dass du mir verzeihst. Es ging bloß nicht anders. Je länger er sprach, desto mehr klang sein Leben nach internationalen Bestsellern. Liebe, Verbrechen, Schuld. Auf Gott. Gott als letzte Option. Das Kloster war der einzige Ort, an dem ich nicht abgewiesen wurde. Um dich tat es mir leid. Aber ich konnte niemandem trauen. Und deine Mutter, naja, deine Mutter ist eben deine Mutter. Wie wenig von ihm noch übrig ist. Der Körper, in dessen Umarmung ich mich geworfen hatte, war verschwunden. In Ernestos turbulentem Leben war ich nur eine Randfigur an der Transitstrecke. Ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Was sollte ich denn brauchen? Liebe. Hey, was ist das hier? Christos Anesti. Wie? Jesus ist auferstanden. Das orthodoxe Osterfest hat begonnen. Ah, ja klar. Ja, klar. Janis musste mich für die dümmste Frau halten, mit der er je geschlafen hatte. Auf jeden Fall war ich die Ungläubigste. Die Rampe der Fähre krachte auf den Beton. Martha kam als Letzte von dort. Ihre Arme hatte sie um Kurt gelegt. Sie stützte ihn bei jedem Schritt. Kurt war kalkweiß, schien sich kaum auf den Beinen halten zu können. Schnell ging ich auf die beiden zu. Anstelle einer Begrüßung kotzte Kurt mir vor die Füße. Ja, schön, dich wiederzusehen. Ich drückte ihn so fest an mich, dass ich ihm beinahe die Luft abschnürte. Majerista, die Suppe, die das Fastenbrechen einläutet. Oh, wow. Sieht aus wie erbrochen. Janis schenkte uns die Gläser randvoll und lachte. Das habe ich mir verdient. Die Fastenzeit war hart. Eine Woche kein Facebook. Jamas. Jamas. Jamas. Jamas. Du hast mich verlassen, du. Du bist einfach abgehauen, du. Feigling. Und ich hab dich mein Leben lang gesucht, Mann. Verräter. Blöder. Die Nacht war schlaflos vergangen. Das Bett hatte ich zerwühlt und durchgeschwitzt. Die letzten Tage hatten mir meine Kindheit geraubt. Mit einem Mal fühlte ich mich alt. Die eigene Geschichte implodierte. Mein selbstgezimmertes Ich brach zusammen. Guter Service. Es geht nichts über einen heißen Kaffee. Wie geht's ihm? Er schläft. Und pfeift, als wäre er durchlöchert. Warum seid ihr bloß hergekommen? Francesca wollte, dass ich ihn wegbringe. Und er wollte auch keine Sekunde länger bleiben. War vielleicht doch keine gute Idee, das Wiedersehen. Nur verzweifelte Romantik. Außerdem hat er ständig nach dir gefragt. Echt? Ah, Mann. Sag mal, was war denn das für ein Wein gestern? In meiner Handtasche sind Kopfschmerztabletten. Willst du eine? Ach, ja, bitte, bitte. Ja, warte. Riecht ihr das? Seit Stunden grillen sie da unten das Lamm. Mm. Ganz langsam am Spieß, auf kleiner Flamme. Mm. Das wird das Beste, was ihr je gegessen habt. Das verspreche ich euch. Jammers, Betty. Der ganze Ort roch nach gegrilltem Lamm. Vor jedem Lokal drehten sich die Spieße. Kinder jagten durch die Straßen. Ein fröhliches Durcheinander von Familien, Paaren, Freunden, Fremden. Auch Kurt war nicht mehr allein, als wir zur Taverne zurückkehrten. Er spielte Backgammon. Sieh mal an, unsere Väter vereint. Da haben sich zwei gefunden. Wir setzten uns zu ihm. Verschwenderische Mengen Fleisch wurden an unseren Tisch gebracht. Gefolgt von Reis, Kartoffeln, Pommes. Und Wein in Blechkannen. Ein Gelage deutete sich an. Ich werde es zelebrieren. Bis zum letzten Tropfen. Bis zum letzten Knochen. Um uns herum wurde geküsst, umarmt, gesungen. Gläser klirren, Jammersrufe und Christos Anesti überall. Neben mir hielt Martha ihren Vater im Arm. Und auch Janis rückte näher an mich heran. Es war ein Tag, an dem selbst herumstreuende Katzen umarmt wurden. Ich gehöre dazu. Für einen kurzen Moment glaubte ich das. Plötzlich stand Ernesto wortlos auf, zog sich aus und schlenderte nackt ins Meer. Wer ist der Mann? Ernesto. Wir haben uns gestern kennengelernt. Er lebt oben im Kloster, ist ein Einsiedler. Ich will auch. Wie? Wie, du willst ins Wasser? Ja. Ja, okay. Ja. Dann komm. Achtung, Vorsicht. Zu dritt begleiteten wir ihn zum Meer. Ernesto kam uns aus dem Wasser entgegen. Er ist doch noch viel kräftiger, als ich dachte. Er übernahm Marthas Position, die sich hinunterbeugte, um Kurt die Schuhe auszuziehen. Selbst aus der Entfernung sah ich, wie groß die Freude war, als Kurt schließlich mit nackten Füßen im Wasser stand. Gestützt von den beiden Männern. Drei Menschen, die einen vierten stützen, der die Füße ins Meer taucht. Welle, hol die Hose. Was für ein wunderschönes Bild. Jammers! Stolz kehrten wir zu unserem Tisch zurück. Es geht alles aufs Haus. Der Wirt brachte Gebäck. Alles aufs Haus. Geht alles auf die Grieche. Wir verklebten uns die Münder mit den honigtriefenden Teilen und spülten sie mit Uso hinunter. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Kurt! Italiano. Lasciatemi cantare. Perché non sono fiero. Sono un italiano. Un italiano vero. Ich sang mich in mein eigenes Gedächtnis. Schon im Erleben abgespeichert unter dem Schlagwort Glück. Spielen wir? Wie? Jetzt? Komm! Ich will dir etwas zeigen. Was willst du? Steig auf! Zum ersten Mal empfand ich Angst. Die Angst einem Menschen gegenüber, dem ich einmal mehr vertraut hatte als jedem anderen. Steine und Sand schlugen mir an die Waden. Ich kniff die Augen zusammen gegen den Fahrtwind. Die letzten Meter schlingerten mir. An einer bestimmten Stelle vor der Hausruine blieb er stehen und buddelte etwas aus dem trockenen Boden hervor. Nee. Eine Pistole. Nee. Wir betraten das Haus, in dem es kälter war als draußen. Ich würde dir einen Whisky anbieten. Hätte ich einen da. Setz dich. Er hockte sich auf den nackten Boden. Ich stand mit verschränkten Armen im Raum. Nein. Warum bist du denn hier? Warum findest du mich am Ende der Welt? Es gibt auf dieser Insel nur einen einzigen Polizisten. Seit 10 Jahren bin ich offiziell ein toter Mann. Ich wurde längst beerdigt. Es wird niemanden kümmern. Jetzt soll ich ihn auch noch erlösen. Vor mir saß einer, der an sich selbst verrückt geworden war. Ich beugte mich zu ihm hinunter. Mein Gesicht berührte seins ganz leicht an der Wange. Wir sagten nichts. Ich umschloss nur seine Hand, die es nie geschafft hatte, abzudrücken. Meine ist jetzt groß genug, um seine zu halten. Einatmen. Ausatmen. Ich ließ meinen Arm sinken. Ich werde nicht mit dir untergehen. Meine Hand hielt nichts und niemanden mehr. Sie hatte alles losgelassen. War vollkommen allein. Entschuldige. Ich habe in deinem Bett geschlafen. Schon okay. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Kurz ewiges Pfeifen. Verstehe ich. Pfeifen? Ich saß mit Janis auf der Terrasse. Alle drei lauschten wir angestrengt und hörten nichts. Durch Martha raste ein lautloser Schrei. Sie riss die Tür von Kurts Zimmer auf und rannte hinein. Kurt lag da wie aufgebahrt. Er sieht friedlich aus. Er lächelt. Was sie nicht sah, war die leere Uso-Flasche und die Tablettenröhrchen auf dem Nachttisch. In dem Raum stand der seltsame Geruch eines ausgehauchten Lebens. Martha legte ihren Kopf auf die Bettkante. Ich streichelte ihr Haar. Martha, hier liegt ein Brief. Wo? Hier auf dem Tisch. Liebste Martha, in meinem Leben bin ich nur auf eines stolz. Auf dich. Leide bitte nicht. Ich gehe, bevor es weh tut. Du weißt ja, ich habe ein Auge auf dich. Ich habe ein Auge auf dich. Ich muss jetzt los. Eine Umarmung in Ewigkeit. Dein Papa. PS. Danke für die schönen Tage. Das nächste Mal fangen wir früher damit an. PS 2. Du wirst immer stärker. Du wirst alles schaffen. PS 3. Ich liebe dich. PS 4. Meine Versicherungsnummer. 612. Dann ein Schrägstrich. 654 minus G. G. Oh Gott, nein. PS 5. Nenne deinen Sohn Kurt, ja? PS 6. Grüße Betty von mir. Sie soll nie heiraten. Sie ist zu schade für einen Mann. PS 7. Den nächsten Uso trinkt ihr auf mich. Tschüss, meine geliebte Tochter. Meine geliebte Tochter. Tschüss. Dein Papa. Töchter. Hörspiel nach dem Roman von Lucy Fricke. Es sprachen Betty, Anneke Kim-Sarnau, Martha, Alexandra Henkel, Kurt, Peter Franke und Ernesto, Wolf-Dietrich Sprenger. In weiteren Rollen Katja Brügger, Emilio Castoldi, Apostolos Doulakis und viele andere. Technische Realisation: Christian Alpen, Philipp Neumann und Sebastian Ohm. Komposition: Andreas Koslik. Regieassistenz: Eva Soloch. Regie: Martin Zülker. Redaktion: Susanne Hoffmann. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.